Kapitel 12. Die Wiederaufnahme der Deportationen. Bis Ende September 1942 hatte sich das Reserve-Polizeibataillon 101 an der Erschießung von rund 4.600 Juden und 78 Polen beteiligt und bei der Deportation von ca. 15.000 Juden ins Vernichtungslager von Treblinka mitgeholfen. Die Mordaktivitäten hatten sich auf 8 verschiedene Einsätze in 3 Monaten verteilt. Dabei hatten die Polizisten 3-mal, bei der ersten Deportation aus Parchew, den Erschießungen bei Lomaze und der Deportation aus Mitschircic mit hilfswilligen Einheiten aus Travniki zusammengearbeitet, während sie in den 5 übrigen Fällen, in Josefow, bei der zweiten Deportation aus Parchew, in Serokomla, in Talkin und in Kok allein vorgegangen waren. Diese Einsätze behielten die Polizisten als getrennte Ereignisse im Gedächtnis. Sie konnten von jeder Aktion einige Einzelheiten schildern und sie jeweils auch recht genau datieren. Zwischen Anfang Oktober und Anfang November nahm die Zahl der Einsätze des Reserve-Polizeibataillons 101 jedoch stark zu. Ein Einsatz folgte auf den anderen. Zehntausende von Juden wurden bei wiederholten Ghetto-Räumungen aus dem Kreis Razin deportiert. Es ist daher ein schwieriges Unterfangen, die genauen Vorgänge dieser 6 tödlichen Wochen zu rekonstruieren. Da ein Einsatz in den nächsten überging, hatten die Polizisten daran nur noch verschwommene Erinnerungen. Sie konnten sich zwar bestimmter Vorfälle entsinnen, diese aber nicht mehr in eine chronologische Abfolge einzelner Aktionen einordnen. Die vorliegende Rekonstruktion dieser rasch aufeinanderfolgenden Ereignisse, der man die untergeordneten Erinnerungen der Polizisten gegenüberstellen muss, stützt sich vor allem auf die unmittelbar nach dem Krieg vorgenommenen Untersuchungen der polnisch-jüdischen Historikerin Tatjana Brustin-Berenstein und des Jüdischen Historischen Instituts in Warschau. Anfang September änderte sich im Distrikt Lublin die räumliche Zuständigkeit der Ordnungspolizei. Es wurde eine 4. Sicherheitszone geschaffen, die die 3 Kreise Biała-Podlaska, Hrubieszów und Chełm umfasste. Dieser Schritt ermöglichte die Verlegung des 1. und 2. Zuges der von Gnade geführten 2. Kompanie aus dem Kreis Biała-Podlaska in die Orte Miedziecic und Komarowka im nördlichen Bereich des Kreises Razin. In der letzten Septemberwoche wurden die meisten der noch in Biała-Podlaska verbliebenen Juden zusammengetrieben und in das nun fast leere Ghetto von Miedziecic verlegt. Im September und Oktober wurde dieses Durchgangsghetto von Neuem aufgefüllt, und zwar mit Juden aus Ortschaften im Kreis Razin und direkt aus Komarowka, sowie über Parchew aus Voin und Czernieniki. Von all diesen Transporten konnten sich die Polizisten nur noch an den aus Komarowka erinnern, dem regulären Stationierungsort des 2. Zuges der 2. Kompanie. Unter den dortigen Juden fand sich die ehemalige Besitzerin des Hamburger Kinos am Millerntor, in das einer der Polizisten früher oft gegangen war. Das Ghetto von Lukow diente ebenfalls als Durchgangsghetto und nahm Juden aus anderen kleinen Orten im Kreis Razin auf. Dieser Konzentrierungsprozess war natürlich nur der unheilverkündende Auftakt zu weiteren Todestransporten nach Treblinka und zu dem systematischen Bemühen, den nördlichen Abschnitt des Lubliner Distrikts judenfrei zu machen. Die Koordinierung der Oktoberoffensive gegen die Ghettos des Kreises Razin lag in der Hand von Untersturmführer Fritz Fischer und des von ihm geleiteten Sicherheitspolizeiamts. Die Verwaltung der Ghettos von Razin, Lukow und Miedziecic war im Juni 1942 von Offizieren der Sicherheitspolizei übernommen worden, obwohl vor Ort nur in recht begrenztem Maße eigenes Personal dafür zur Verfügung stand. In der Raziner Dienststelle und der Außenstelle in Lukow gab es insgesamt vielleicht 40 deutsche Sicherheits- und volksdeutsche Hilfspolizisten. Außerdem stand Fischer ständig eine Einheit von 20 Hilfswilligen zur Verfügung. Die Gendarmerie von Miedziecic, Lukow und Razin umfasste 40 bis 50 Mann. Trotz einer hilfswilligen Einheit war Fischer angesichts dieser begrenzten Zahl von Gendarmerie und Sicherheitspolizisten für die Deportation der Juden aus den genannten Ghettos unbedingt auf Unterstützung von außen angewiesen. Wieder einmal war es das Reserve-Polizeibataillon 101, das den größten Teil der Einsatzkräfte stellte, ohne die die Ghetto-Räumungen niemals hätten durchgeführt werden können. Am 1. Oktober wurden die Deportationen nach Treblinka wieder aufgenommen und 2000 Juden aus dem Ghetto von Razin ins Vernichtungslager geschafft. Aus Lukow deportierte man am 5. Oktober 5000 und drei Tage später weitere 2000 Juden. Parallel dazu wurden am 6. und 9. Oktober Tausende von Juden aus Mieczyrcic deportiert. Die Züge aus Lukow und Mieczyrcic wurden nach dem Beladen vermutlich aneinander gekoppelt, auch wenn es hierzu keine bestätigenden Zeugenaussagen gibt. Die Räumung des Raziner Ghettos wurde zwischen dem 14. und 16. Oktober mit der Verlegung der verbliebenen 2000 bis 3000 Juden nach Mieczyrcic abgeschlossen. Doch auch dort blieben sie nicht lange, sondern wurden am 27. Oktober und 7. November weiter deportiert. Die 700 noch in Kok befindlichen Juden brachte man am 6. November nach Lukow. Parallel zu der Räumung des Ghettos von Mieczyrcic wurden aus Lukow am folgenden Tag 3000 Juden nach Treblinka deportiert. Zwischen den Deportationen fanden hin und wieder Erschießungen statt, um auch diejenigen Juden zu liquidieren, die sich während der Ghetto-Räumung erfolgreich versteckt hatten oder absichtlich zurückgelassen worden waren, weil es entweder im Zug keinen Platz mehr für sie gegeben hatte oder weil sie mit Aufräumarbeiten beschäftigt gewesen waren. Insgesamt gesehen halfen die Männer vom Reserve-Polizeibataillon 101 in diesen 6 mörderischen Wochen bei 8 Einsätzen über 27.000 Juden nach Treblinka zu deportieren. Außerdem brachten sie bei Durchsuchungs- und mindestens 4 Säuberungsaktionen schätzungsweise noch einmal 1.000 Juden um. Was die Polizisten später von den einzelnen Aktionen erinnerten, war sehr unterschiedlich. Der erste Einsatz, bei dem am 1. Oktober 2000 Juden aus Razin deportiert wurden, war eine gemeinsame Aktion von Angehörigen der 1. Kompanie und 20 Hilfswilligen unter der Leitung von Untersturmführer Fischer. Dabei wurden anscheinend nur wenige Juden sofort erschossen, allerdings feuerten die Hilfswilligen zahlreiche Warnschüsse ab, um ihre Opfer zur Bahnstation zu treiben. Am folgenden Tag, dem 2. Oktober, erschoss der von Hauptwachtmeister Steinmetz geführte 3. Zug der 2. Kompanie auf Gnades Befehl über 100 Juden, die offenbar zu spät für den Transport nach Mieczyrcic eingetroffen waren. Damit war die Liquidierung des Ghettos von Parchev abgeschlossen. Anschließend führten die 1. und 2. Kompanie gleichzeitig Deportationen aus den beiden Durchgangsghettos in Lukow und Mieczyrcic durch. Anfang September hatte Oberleutnant Gnade das neue Hauptquartier seiner Kompanie in Mieczyrcic eingerichtet. Da dieser polnische Name für die Männer von der 2. Kompanie schwer auszusprechen war, tauften sie den Ort auf Deutsch passenderweise in Menschenschreck um. Gnades Fahrer Alfred Heilmann Sternchen berichtete, er habe den Oberleutnant eines Abends zu einem Gebäude im Zentrum von Mieczyrcic fahren müssen, das der Sicherheitspolizei als Hauptquartier und Gefängnis diente. Während der 5-stündigen Zusammenkunft waren aus dem Keller auf einmal entsetzliche Schreie zu hören, wie Heilmann weitererzählte. Daraufhin kamen 2 oder 3 SS-Offiziere aus dem Gebäude und schossen mit ihren Maschinenpistolen durch die Fenster in den Keller hinein. Als sie wieder ins Gebäude gingen, sagte einer von ihnen: »So, jetzt haben wir Ruhe.« Heilmann näherte sich dann vorsichtig einem der Kellerfenster, doch ihm schlug ein solcher Gestank entgegen, dass er wieder umkehrte. Oben im Haus ging es mit der Zeit immer lauter zu, bis Gnade schließlich gegen Mitternacht ziemlich betrunken auftauchte und seinem Fahrer mitteilte, dass das Ghetto am nächsten Morgen geräumt würde. Die in Mieczyrcic stationierte 2. Kompanie wurde gegen 5 Uhr früh geweckt. Zu ihr stießen dann der von Drucker befehligte zweite Zug aus Komarowka und ein ziemlich großer Trupp Hilfswilliger. Druckers Männer sorgten offenbar für die Abriegelung des Ghettos, während die Hilfswilligen und die übrigen Ordnungspolizisten die Juden auf den größten Platz des Ortes trieben. Gnade und andere Polizisten setzten ihre Peitschen ein, um die versammelte Menge zur Ruhe zu zwingen. Einige der Juden starben an den Schlägen, noch bevor sich die Menge zur Bahnstation in Bewegung setzte. Heilmann beobachtete, wie die Insassen des Sicherheitspolizeigefängnisses aus dem Keller herausgezerrt und weggeschafft wurden. Sie waren mit Exkrementen besudelt und hatten offensichtlich seit Tagen nichts zu essen bekommen. Als die Opfer in der festgelegten Zahl zusammengetrieben waren, mussten die Gefangenen zur Bahnstation laufen. Wer dazu nicht in der Lage war, wurde an Ort und Stelle erschossen. Und die Wachen feuerten außerdem rücksichtslos in die Kolonne, sobald die Juden langsamer wurden. Ein kleiner Trupp von Polizisten befand sich bereits an der Bahnstation, um schaulustige Polen fernzuhalten. Gnade beaufsichtigte die Beladung des Zuges, bei der hemmungslos Schusswaffen und Knüppel eingesetzt wurden, um in jeden Viehwaggon möglichst viele Juden hineinzuzwängen. 22 Jahre danach machte Gnades Spieß eine äußerst ungewöhnliche Aussage, wenn man bedenkt, wie wenig die Zeugen sonst bereit waren, Kritik an ihrem ehemaligen Kameraden zu äußern. Zu meinem Bedauern muss ich sagen, dass Oberleutnant Gnade in mir den Eindruck erweckte, dass ihm die ganze Angelegenheit riesigen Spaß bereitete. Aber selbst die brutalste Gewalt konnte nichts daran ändern, dass die verfügbare Transportkapazität nicht ausreichte. Am Ende standen immer noch 150 Juden, in der Mehrzahl Frauen und Kinder, aber auch einige Männer, vor den mit Mühe geschlossenen Waggontüren. Gnade rief Drucker zu sich und beauftragte ihn, diese Juden auf den Friedhof zu schaffen. Am Friedhofseingang verscheuchten die Polizisten die Schaulustigen und warteten dann, bis Hauptwachtmeister Ostmann Sternchen mit einem Lastwagen Wodka für die Schützen brachte. Einen seiner Untergebenen, namens Pfeiffer Sternchen, der sich einer Beteiligung an den Erschießungen bisher erfolgreich entzogen hatte, forderte Ostmann auf: »Nun trinken Sie, Mann, P., denn nun sind Sie auch dran, denn die Jüdinnen müssen erschossen werden.« Sie haben sich bisher gedrückt, aber jetzt müssen Sie sich ranmachen. Ein etwa 20 Mann starkes Exekutionskommando wurde auf den Friedhof beordert. Diesem Trupp wurden dann die Juden in Gruppen von jeweils 20 Personen zugeführt, zuerst die Männer, anschließend die Frauen und Kinder. Sie mussten sich entlang der Friedhofsmauer mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen und wurden dann mit einem Genickschuss getötet. Jeder Polizist feuerte 7 oder 8 Mal. Einer der Juden ging am Friedhofseingang mit einer Spritze auf Drucker los, wurde aber rasch überwältigt. Die übrigen Juden saßen schicksalergeben da und blieben auch dann ruhig, als die ersten Schüsse zu hören waren. Sie waren recht abgezehrt und sahen halb verhungert aus, erinnerte sich einer der Wachposten später. Wie viele Menschen dieser Deportation vom 6. Oktober aus Mieczyszcz und einem weiteren Transport 3 Tage später zum Opfer fielen, lässt sich nicht mehr genau feststellen. Die Zeugenaussagen hierzu unterscheiden sich erheblich. Auf jeden Fall wurde das Ghetto Mitte Oktober mit 2.000 bis 3.000 Juden wieder aufgefüllt. Am 14. Oktober wurden diese Menschen frühmorgens in Razin zusammengetrieben und auf über 100 Pferdewagen verladen. Von polnischen Polizei und volksdeutschen Sonderdiensteinheiten sowie ein paar Angehörigen der 1. Kompanie bewacht, machte sich dieser langsame Konvoi zu dem 29 Kilometer nördlich gelegenen Mieczyszcz auf den Weg und traf dort nach Einbruch der Dunkelheit ein. Die leeren Wagen kehrten nach Razin zurück. Am 27. Oktober und 7. November wurde das Ghetto von Mieczyszcz bis auf 1.000 Arbeitsjuden völlig geräumt. Bei diesen Einsätzen dürfte es sich um kleinere Aktionen als die von Anfang Oktober gehandelt haben, denn die Ordnungspolizisten wurden dabei weder von hilfswilligen Einheiten noch von Sicherheitspolizisten aus Razin unterstützt. Gnade hatte nun die volle Verantwortung. erscheint in die Deportationsprozedur als neues Element die körperliche Durchsuchung eingeführt zu haben. Sobald die zu deportierenden Juden auf dem Marktplatz zusammengefasst waren, wurden sie in zwei Baracken getrieben, wo sie sich ausziehen mussten und nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Trotz des kühlen Herbstwetters durften sie anschließend nur ihre Unterwäsche wieder anziehen. In dieser spärlichen Bekleidung mussten sie zur Bahnstation laufen und sich in Viehwaggons zwängen lassen, die für Treblinka bestimmt waren. Von Ende August bis einschließlich zum 7. November deportierte das Reserve-Polizeibataillon 101 mindestens 25.000 Juden aus der Menschenschreckstadt nach Treblinka. Während Gnade und seine Leute Juden aus Mitschirtschitsch deportierten, tat die erste Kompanie in Lukow das Gleiche. Dort hatte allerdings nicht mehr Hauptmann Wohlauf die Führung. Sein Verhältnis zu Trapp war in der Zwischenzeit zusehends schlechter geworden. Der Major hatte offen seine Bestürzung darüber zum Ausdruck gebracht, dass Wohlauf seine junge Frau zur Räumung des Ghettos von Mitschirtschitsch als Zuschauerin mitgenommen hatte. Nach dem Massaker in Serokomla hatte Wohlauf seine Frau nach Hamburg begleitet und war erst nach einigen Tagen von dort zurückgekehrt. Mitte Oktober erkrankte er in Razin an Gelbsucht. Anfang November kam sein einziger Bruder, ein Pilot der Luftwaffe, ums Leben und ein paar Tage später starb in Dresden sein Vater. Wohlauf fuhr zur Beerdigung nach Dresden, meldete sich krank und ließ seine Gelbsucht dann in Hamburg ambulant behandeln. Während seiner Genesung wurde ihm mitgeteilt, dass man seiner Bitte entsprochen habe, als einziger überlebender Sohn vom Frontdienst abberufen zu werden. Nach Razin kehrte er im Januar 1943 nur kurz zurück, um seine persönliche Habe zu holen. Während der Hauptmann auf diese Weise vom Dienst beim Reserve-Polizeibataillon 101 freigekommen war, war seinen Untergebenen keine solche Atempause vergönnt. Zusammen mit Steinmetz-Leuten vom dritten Zug der zweiten Kompanie aus Lomase und Parchev deportierten sie am 5. Oktober 5.000 und am 8. Oktober 2.000 Juden aus Lukow. Die Polizisten hatten später sehr unterschiedliche Erinnerungen an diese Deportationen. Einige behaupteten, es sei nur gelegentlich geschossen und praktisch niemand erschossen worden. Andere erinnerten sich, dass viele Schüsse gefallen seien. Und ein Polizist entging offenbar nur knapp einem Querschläger. Bei der ersten Deportation wurden der Vorsitzende des Judenrats und andere prominente Juden auf dem Sammelplatz am Schweinemarkt umgebracht. Viele, die sich bei dieser ersten Deportation noch verstecken konnten, wurden kurz darauf entdeckt und drei Tage später deportiert. Die Bemerkung eines Polizisten, dass die Deportation aus Lukow entschieden geordneter und humaner verlaufen sei als die aus Mitschirtschitsch im August, ist angesichts der beispiellosen Brutalität, mit der bei letzterer vorgegangen wurde, wenig aussagekräftig. Nach den ersten Deportationen kehrte Steinmetz Zug nach Parchev zurück und das Bataillonshauptquartier wurde von Razin nach Lukow verlegt. Am 6. November beaufsichtigten Leutnant Brandt und Hauptwachtmeister Jurich den Transport der letzten 700 Juden von Kok nach Lukow. Als Jurich entdeckte, dass viele Juden fehlten, erschoss er den Vorsitzenden des Judenrats. Genau wie bei dem Transport von Razin nach Mitschirtschitsch wurden auch in diesem Fall Pferdewagen benutzt, die erst mitten in der Nacht in Lukow ankam. Am nächsten Morgen, dem 7. November, wurde mit der abschließenden Deportation von 3.000 bis 4.000 Juden aus Lukow begonnen. Diese Aktion nahm mehrere Tage in Anspruch. Beim Abmarsch sangen die Juden, die inzwischen wussten, was ihnen bevorstand, »Wir fahren nach Treblinka«. 40 bis 50 Juden wurden von den Ordnungspolizisten als Vergeltung dafür erschossen, dass die jüdische Ghettopolizei versteckte Juden nicht gemeldet hatte. Bei dieser letzten Deportationsaktion waren viele Juden anscheinend beharrlich in ihren Verstecken geblieben. Nach Abfahrt der Züge versuchte die Sicherheitspolizei, die überlebenden Juden mit einer List aus ihren Unterschlüpfen zu locken. Es wurde überall im Ghetto verkündet, dass neue Ausweispapiere ausgestellt würden und jeder, der sich meldete, von der Deportation verschont bliebe. Wen man jedoch ohne die neuen Papiere anträfe, der würde sofort erschossen. In der Hoffnung, dass ihnen auf diese Weise wenigstens eine kurze Atempause zwischen den Deportationen vergönnt sei, kamen viele verzweifelte Juden aus ihren Verstecken. Als man mindestens 200 von ihnen beisammen hatte, schaffte man sie aus Lukow hinaus und erschoss sie am 11. November. Eine weitere Gruppe von Juden wurde am 14. November erschossen. Verschiedene Angehörige des Reserve-Polizeibataillons 101 waren zumindest in eine, wenn nicht sogar in beide dieser zuletzt genannten Erschießungen verwickelt. Da Trapp und der größte Teil der ersten Kompanie sich zu der Zeit offenbar an einem anderen Ort aufhielten, musste Buchmann vorübergehend ohne den Schutz des Majors auskommen. Er und praktisch alle verfügbaren Angehörigen des Bataillonsstabs, Schreiber, Mitglieder des Nachrichtenzugs und Fahrer, die bis dahin um eine direkte Beteiligung an den Massenexekutionen herumgekommen waren, sahen sich plötzlich von der örtlichen Sicherheitspolizei zum Einsatz gezwungen. Im Gegensatz zu den Kameraden, die bis dahin durch die zahlreichen Einsätze gegen Juden schon abgestumpft waren und sich später nur verschwommen erinnern konnten, blieb diesen Neulingen die Erschießung der Juden in Lukow ziemlich lebhaft in Erinnerung. Ein Polizist sagte aus, dass sich die Nachricht von der bevorstehenden Exekution bereits am Abend vor der Aktion herumgesprochen habe. An diesem Abend war als sogenannte Frontbetreuung eine Unterhaltungstruppe Berliner Polizisten bei uns zu Gast. Diese Unterhaltungstruppe bestand aus Musikern und Vortragskünstlern. Die Angehörigen dieser Truppe hatten von der bevorstehenden Erschießung der Juden ebenfalls erfahren und sich nun erboten bzw. sogar ausdrücklich darum gebeten, sich an der Exekution dieser Juden beteiligen zu dürfen. Diesem Ansinnen wurde von Seiten des Bataillons stattgegeben. Am nächsten Morgen kam Buchmann von einer Besprechung zurück und führte seine Männer zum Gebäude der Sicherheitspolizei, in dessen Nähe sich der Eingang zum Ghetto befand. Nachdem die Polizisten zu beiden Seiten der Straße Aufstellung genommen hatten, öffnete man das eiserne Ghetto-Tor und trieb mehrere hundert Juden hinaus. Die Polizisten marschierten mit ihnen vor die Stadt. Zur Bewachung einer weiteren Kolonne von Juden wurden mehr Kräfte benötigt. Daraufhin erhielten Angehörige des Bataillonsstabs den Befehl, sich in der Sicherheitspolizeizentrale zu melden. Ein paar Tage zuvor hatten sie von den Fenstern des Schulgebäudes aus, in dem sie untergebracht waren, noch zugesehen, wie die Juden von Lukow zur Bahnstation getrieben wurden. Jetzt waren sie selbst damit an der Reihe, mussten von der Sicherheitspolizei eine Gruppe von 50 bis 100 Juden übernehmen und auf demselben Weg aus der Stadt bringen. Unterdessen war die erste Kolonne von der Straße abgebogen und einem Weg gefolgt, der auf ein sandiges Gelände führte. Ein SS-Offizier ließ die Kolonne anhalten und forderte Buchmanns Stellvertreter Hans Prutzmann, Sternchen, auf, mit der Erschießung der Juden zu beginnen. Prutzmann stellte daraufhin ein 15- bis 25-Mann starkes Erschießungskommando zusammen. Es bestand in erster Linie aus Freiwilligen von der Unterhaltungstruppe, die mit Gewehren aus Bataillonsbeständen ausgerüstet worden waren. Die jüdischen Männer mussten sich ganz ausziehen, die Frauen bis auf die Unterwäsche. Sie legten ihre Schuhe und Kleider auf einen Haufen und wurden dann gruppenweise zu dem etwa 50 Meter entfernten Exekutionsplatz geführt. Dort mussten sie sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen und wurden, wie üblich, mit einem Genickschuss getötet, wobei die Polizeischützen wiederum das aufgesetzte Bajonett als Zielhilfe benutzten. Buchmann stand nicht weit davon entfernt bei mehreren SS-Offizieren. Als die Männer vom Bataillonsstab auf dem Gelände eintrafen, waren die Erschießungen schon im Gange. Buchmann ging auf sie zu und teilte ihnen mit, dass sie für die Exekution der Juden, die sie hergebracht hatten, ein Erschießungskommando stellen müssten. Ein Stabsangestellter, der für die Kleiderkammer zuständig war, bat darum, nicht mitmachen zu müssen. Da sich unter den von uns gebrachten Juden auch Kinder befanden und ich selbst zu diesem Zeitpunkt Familienvater von drei Kindern war, erklärte ich nun dem Leutnant etwa sinngemäß, dass ich zu den Erschießungen nicht in der Lage sei und ob er mich nicht anders einteilen könne. Mehrere andere brachten sofort die gleiche Bitte vor. Buchmann befand sich somit in der gleichen Lage wie Trapp in Josefow und reagierte im Grunde in gleicher Weise. Als ihm von höheren SS-Offizieren der Sicherheitspolizei direkt befohlen wurde, mit den ihm unterstehenden Ordnungspolizisten eine Massenexekution von Juden durchzuführen, fügte er sich. Und als er dann mit Untergebenen konfrontiert war, die ihn explizit um einen anderen Auftrag baten, so wie er das auch selbst in Josefow getan hatte, erklärte er sich einverstanden und stellte 4 Männer frei. Im weiteren Verlauf der Erschießungen zog Buchmann sich zurück. In Begleitung des dienstältesten Stabsangehörigen, den er gut kannte und den er auf seine Bitte hin vom Dienst im Erschießungskommando freigestellt hatte, entfernte er sich ein ganzes Stück vom Exekutionsort. Einige Zeit später wurden die Mitglieder des Nachrichtenzugs und Fahrer des Bataillonsstabs zu einer weiteren Erschießung von Juden beordert, die von der Sicherheitspolizei in Lukow zusammengetrieben worden waren. Diesmal war Buchmann nicht dabei. Seinen zahlreichen Bitten um eine Versetzung nach Hamburg war endlich stattgegeben worden. Dort bekleidete er zunächst einen Offiziersposten bei der Luftabwehr. Von Januar bis August 1943 diente er dem Hamburger Polizeipräsidenten als Adjutant. Dann durfte Buchmann die Arbeit in seiner Holzhandlung wieder aufnehmen, deren Geschäfte ihn in den letzten Kriegsjahren nach Frankreich, Österreich und in die Tschechoslowakei führten. Unmittelbar vor seiner Entlassung aus der Ordnungspolizei war er noch zum Reserveoberleutnant befördert worden. Trapp hatte ihn also in Polen, abgesehen von der Exekution in Lukow, nicht nur vor Einsätzen gegen Juden bewahrt, sondern ganz eindeutig auch dafür gesorgt, dass seine Personalakte eine äußerst positive Beurteilung enthielt und keine, die seiner Karriere in irgendeiner Weise geschadet hätte.